Yeah. Wir rollen, Homie. Es gibt so viel Cash zu holen, Homie. Wir sind immer nur am Rollen, Homie. Schon bald stehen wir ganz oben, Homie. Wir rollen, Homie. Es gibt so viel Cash zu holen, Homie. Wir sind immer nur am Rollen, Homie. Schon bald stehen wir ganz oben, Homie. Rollen. Ich bin ein Hammer-Rapper, weil ich Hammer-Rappe. Diesen Türken kannst du irgendwann im Hammer treffen. German Dream, früher hab ich nichts verdient. Jetzt wird jede Woche ein neues Car bei Six geliehen. Das ist die Aufholjagd, ich drauf, wo du dein Auto parkst. Ich tritt aufs Gas, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Scheißegal, im Wagen drück ich aufs Pedal. Und beim Fahren befriedigt mich ne Bitch oral. Sie nimmt die Tiefe in den Mund, sie hat einen triftigen Grund. Immerhin kutschier ich diese Bitch im Rum. Fenster runter, ich will das in unser Viertel pumpen. Mönchengladbach, Holland ist ne Viertelstunde. Ich rauch die ganze Fahrt hin und zurück. In meiner alten Gegend sagen sie, der King ist zurück. Und ich bring ihm was mit, damit mein Bruder Summer sich freut. Wir werden cruisen, auch wenn das mit dem Hammer nicht läuft. Yeah. Rollen, Homie. Es gibt so viel Cash zu holen, Homie. Wir sind immer nur am Rollen, Homie. Schon mal stehen wir ganz oben, Homie. Rollen, wir rollen, Homie. Es gibt so viel Cash zu holen, Homie. Wir sind immer nur am Rollen, Homie. Schon mal stehen wir ganz oben, yeah. Homie. Rollen. Der Asphalt schmilzt unter den Reifen, verdunkelte Scheiben. Summer, sie meinen Wagen und die Tunden sind leise. Ich bin hier, um zu riden. Also mache den Weg frei, tanke den Wagen, sieh die Bitches und packe sie eh ein. Zieh durch die Straßen auf gewaltige Weise. Ich halte den zweiten, doch trotzdem kannst du meine Geschwindigkeit halten. Ich erreichen, halb mich für scheiße, doch ich gebe nen Fick. Komm in deine Crib-Modum und erledige dich. Meine Weiber sind nett, sie sind fleißig im Bett. Und unter dem Arsch hab ich mehr als 230 PS. Die Ledersitze sind klasse, ich bin am Flitzen und Hassen. Doch ist es schwer, sich bei dieser Karre nicht blitzen zu lassen. Weil keiner schnell ist wie wir, sind wir schnell im Revier. Du darfst nicht mitfahren, du darfst meine Felgen polieren. Ich mache Bälle für wir, du bist erbittert und fließt. Für diesen Splitter verdien ich einen Pickup und Jeep. Summer. Meine Kölner hoch, der letzte Wagen war scheiße, er hat die Hölle geschluckt. Kleine, was geht bei dir? Ich rap und will mich profilieren. Steig in den Benz, Baby, und ich werde dich chauffieren. Glaube mir, du musst nirgends in der Welt zu Fuß hin. Stell die Adresse im Navi ein, schnellste Route. Ich habe keinen Führerschein, was macht das schon? Ich bin ein Star, ein Anruf, ich werd abgeholt. Deine Bitch muss gut blasen, um mich wieder zu sehen. Dieser 7er BMW ist tiefer gelegt. Ich bin wieder im Game und immer nur mit meinen Kanacken. Egal was Einwohner machen, ich fahr mit 200 Sachen, Summer, ich bin nicht mehr zu halten, bin nicht mehr der Alte. Ich halte in den Dritten und kann noch kleine Bitches zerwalzen. Und ich wollte nie ihren Hals küssen. Ich wollte nur den Schaltknüppel in den Spalt drücken. Summer.